Ja oder nein? Steve! Was ist, Lindy? Zwei Polizisten sind da. Das war der vierte Teil der Kriminalreihe Die schwarze Kerze von Edward Boyd. Es sprachen Steve Gardiner, Hans-Jörg Felmy, Delia Devar, Nicole Hesters, Romilly Foster, Wolfgang Reichmann, Inspektor Gordon, Werner Runzhagen, Dr. Heinz von Kleve, Diana Wheeler-Sprout, Ursula Langrock, Wachtmeister Mackenzie, Jochen Schmidt, Lindy Marshall, Helga Zekra, Wilfried Morten, Hans Kaninenberg, Mr. Dunsmuir, Alois Garg, Polizist, Wolf Schlamminger, Jimmy Morten, Horst Michael Neuze. Die Regie hatte Gustav Burmeister. Den fünften Teil dieser Kriminalreihe hören Sie am kommenden Samstag, dem 30. Mai um 21 Uhr, ebenfalls im zweiten Programm.